Kasim, hörst du mir überhaupt zu? Was habe ich gerade gesagt? Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, keine Ahnung, ist mir egal, keine Hausis, ist mir egal, zweite Eintrag, ist mir egal, Pausenbrot geklaut, ist mir egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, was für Pythagoras, ist mir egal, Arschlochformen, ist mir egal, dritte Eintrag, ist mir egal, wieder mal bei Rektor, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, keine Kreide, ist mir egal, keine Technologie, ist mir egal, scheiße Vortrag, ist mir egal, Döner mit Sardella, ist mir egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, gute Kanal, international, Kämen Lacke, Wrecking Ball, Beta Kalzahl, ist mir egal, ist mir egal, diese Lied scheiße, ist mir egal. Yeah.